Berlin ist richtig, Berlin ist schön. Wer einmal da ist, will nicht mehr gehen. Hier gibt es Sachen, hier rannt es für mich, wovon man allein sich kaum nur spricht. Berliner Mädel hat ihn sie weg, als extra Gabe daher gestellt. Schick etwas Kleingeld, ich bleib noch hier und grüß die Lorelein von mir. Ich bleib noch hier und grüß die Leute.